Bestimmt würdest du auch gerne einmal mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin in einen Freizeitpark gehen. Wie sieht für dich der ideale Freizeitpark aus?